Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo zusammen und mit dem Mann, der J.J. Abrams den Trick mit dem Lensflare beigebracht hat, ja. Dem Saumaniac. Ich hatte einfach nur eine verschmutzte Sonnenbrille und ja. Tja, so kommen diese Sachen zustande. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja, was für Geekplätzchen haben wir denn heute wieder gebacken? Wir haben heute nochmal wundervolle Geekplätzchen gebacken. Es sind so viele geworden, dass wir nicht zu zweit die essen können. Das gibt's nicht. Das haben wir tatsächlich jetzt endlich hingekriegt und haben uns deshalb heute wen in die Sendung geholt. So. Ja, den Stefan wieder. Genau. Vom Kabum-Junge-Podcast. Genau, mit dem wollen wir reden über Computerspielverfilmung. Ja, natürlich. Warum sollten wir ihn sonst holen? Genau, weil wir Masochisten sind, sprechen wir heute über Computerspielverfilmung. Genau. Ich habe gedacht, hier geht es um Plätzchen und nicht um furchtbare Videospielverfilmung. Aber vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ja, hallihallo. Ja, schön, dass du Zeit für uns hattest. Ja. Aber gerne doch. Es gibt doch nichts Besseres als über großartige, fantastische... Nein, ich kann es nicht übers Herz bringen, über Videospielverfilmung. Genau. Und die lassen sich am besten mit einer richtig schönen Packung Plätzchen erst nur ertragen. Ja. Weil Alkohol habe ich gerade keinen da. Mit einem richtig großen Glas Whisky, sonst funktioniert das nicht. Genau. Da sollte man immer griffbereit haben. Genau. Ja, ja, also wenn man dann vorher die Tequila-Flasche äxt, damit... Ja. Damit es nicht mehr ganz so wehtut. Oder damit man nicht mehr weiß, was man am Tag vorher gesehen hat. Genau. Ja. Ja, also ich habe mich wunderbar vorbereitet, und zwar indem ich den Wikipedia-Artikel über Videospielverfilmung aufgerufen habe. Hier steht aber nur Auswahl, das scheint aber so sehr, es scheint eine Menge offen zu Selbst sein. Selbst die Auswahl ist noch zu lang. Ja, ich habe es nach Jahren sortiert. Aus irgendeinem Grund steht Castlevania ab 2017 ganz oben, das ist eigentlich eine Fernsehserie. Ich dachte, Fernsehserien machen wir nicht, die wollten wir doch überspringen, war da nicht was? Irgendwie sowas. Stefan, wie siehst du das? Ich kann es ganz kurz anreißen. Okay. Es ist animiert auf Netflix, unglaublich brutal, sehr gut gemacht, witzigerweise. Ah, okay. Die scheuen auch nicht vor toten Kleinkindern zurück. Okay. Kann man sich angucken. Ja. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal direkt rein. Rein in das Vergnügen. Ich sehe hier erstmal Mario, Mario, Mario. Oh Gott. Ich sehe Mario und Luigi Mario. Oh, 1986. Keine Veröffentlichung im deutschen Raum. Super Mario Zeichentrickfilm, ein Kinofilm. Ich würde sagen, Zeichentrickfilme sind eigentlich, also was sowas Weil angeht. Weil Wir machen Realfilme. Wenn du Realfilm machen willst, solltest du tatsächlich anfangen mit 28. Mai 1993 mit den Super Mario Brothers. Ja, eben nicht. Weil 1989 gab es witzigerweise schon einen Super Mario Film. Real, aber japanisch. Was? Ja, habe ich auch nicht gewusst. Sehe ich hier gerade. Von 1986 Super Mario, Joystick Heroes, eine US-amerikanische Komödie, 1989. Eltern des 13-Jährigen, ne, Kinder leben getrennt. Was hat das mit Super Mario? Achso, die spielen Super Mario. Ja, das ist aber keine Verfilmung von dem... Ich weiß, kennt ihr, nur ganz kurz, kennt jemand diesen... diesen Gameboy-Comic? Nee. Ja, den kenne ich. Ja, mit dem Typen, der aus dem Laden rausgeschmissen wird, aus dem Elektronikladen, in dem er arbeitet, weil er hat einen Gameboy geklaut, und dann kommen die Schurken aus Super Mario, kommen aus dem Gameboy raus, übernehmen die Shopping Mall, und dann kommt Mario und prügelt die alle in das Game, quasi das Game wieder zurück. Ich kenne diesen Comic, ja. Es ist deshalb so bemerkenswert, weil das dieser Comic ist, das ist ein ganz früher Valiant-Comic, den hat Jim Shooter nur gemacht, um ein bisschen an Kohle ranzukommen, um das eigentliche Label dann irgendwann mal starten zu können, was dann auch durchaus schon ein paar Jahre richtig erfolgreich war. Und wirklich so wirklich dieses Product Placement ohne Ende, aber dann als Comic, und den haben sie auch verkauft. Also ich meine, es gibt ja diese Gratis-Comics manchmal, so die man dann so Leuten in die Hand drückt, so wie dieses Batman-Comic, wo er sowas... Morgen zum Beispiel, weil... aber es gibt zum Beispiel so ein Werbe-Comic, zum Beispiel so, wo Superman unterwegs ist mit Wonder Woman, und da wird dir erklärt, wie so von Radio Shack so ein Computer funktioniert. Ach so, okay. Ja, und aber den hat man so verteilt, diesen von mit dem Gameboy, den hat man tatsächlich einfach verkauft. Also wirklich wundervoll. Fiel mir nur jetzt in den Zusammenhang mal ein. Aber wie gesagt, also der erste Super Mario, muss ich sagen, der Hype war damals richtig groß, weil Mario einfach richtig groß war. Also wir sind jetzt tatsächlich bei dem, den auch der Stefan meinte, der 1993er Super Mario Brothers. Ja. Und wenn ich an die ideale Besetzung für Super Mario denke, dann denke ich natürlich instant an Ron Jeremy. Nein, hier, Bob Hoskins. Das ist ein... Bob Hoskins. Bob Hoskins, genau. Bob Hoskins war Super Mario. Und der Typ, der den Violator gespielt hat, der natürlich als, oder aus der Sicht, den Violator spielen wird, John Leguizamo, den kennt man heute noch. Den kennt. Ja. Dennis Hopper als Bowser. Ja. Ja. Jetzt musst du dir das vorstellen. Also ich bin ja viel, viel jünger als ihr beiden. Ich sitze da so, ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, weil ich bin sehr jung und denke mir so, hey, Super Mario, super, freut mich, spiele ich gerne. Und dann heißt es, hey, es kommt ein Super Mario-Film raus. Dann denke ich mir, oh, ja. Ja, du warst fünf, ne? Also. Ja, genau. Also, oh ja, ist bestimmt super. Und dann habe ich den, glaube ich, 2 oder 3 Jahre später im Fernsehen dann gesehen, weil Kino kannte ich nicht. Ja. Habe ich den dann im Fernsehen gesehen und ich war so verwirrt wie noch nie in meinem Leben. Was zur Hölle hat das mit Super Mario zu tun? Ja nix. Ja. Also ich muss wirklich sagen, also das allererste, das war, ich sag mal, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich habe das allererste, was ich kannte, war Pong und dann Super Mario und das Ding gespielt ohne Ende. Ja. Also, okay. Und dann kommt dieser Film und du sagst so, nein. Einfach nein. Ja, also ne, vor 65 Millionen Jahren hat der Meteorit nicht nur die Dinosaurier ausgerottet, sondern auch manche in ein Paralleluniversum gemacht. Und da haben die sich halt zu Menschen weiterentwickelt. Ich meine, kennt man ja. Ja, das ist wieso, das ist vollkommen logisch. Ich meine, das ist ja keine Theorie, das ist ja so. Also, da gibt es garantiert in den USA ein Museum, wo man sich das angucken kann, dass das genauso war. Ist direkt neben dem von den Kreationisten mit den Dinosauriern und den Höhlenbewohnern nebeneinander. Ja. Also ich war auf jeden Fall extrem verwirrt als Kind. Ich war auch sehr verängstigt, auch, weil ich fand, diese Goombas, die eigentlich kleine Pilze sein sollen, sind 2 Meter große Typen mit Schrumpfköpfen. Ja. Und der König, also Toad, sozusagen einer der wichtigsten Figuren in der kompletten Reihe, ist einfach nur ein ekelhafter, riesengroßer Pilz. Boah, der... Ja. Alter. Ekelhaft. Ja. Also es war wirklich, wirklich in dieser nicht sonderlich schönen Hollywood-Tradition, man nimmt irgendwas, was einen Namen hat, wo man sagt, da gibt es eine Fangemeinde zu, aber im Grunde genommen lässt man außer ein paar Namen und ein bisschen Äußerlichem irgendwie kaum was stehen und macht sein eigenes Ding da draus. Und diese komisch aussehenden Viecher mit den viel zu kleinen Köpfen, diese Dinosaurier-Menschen, also ich weiß nicht, was habt ihr euch dabei gedacht? Also es ist halt wirklich also komplett am Material vorbei, 6. Das ist also, Also wer sich das ausgedacht hat, ganz ehrlich, der hat die Spiele nie gesehen. Ja. Nein, die und haben, du konntest auch nicht sagen, ja, es war halt eine andere Zeit und so weiter. Damals war es war auch damals scheiße. Nein, ich meine, das war die gleiche Art, wie man früher Comic-Verfilmungen gemacht hat, wo man auch gesagt hat, ja, was interessiert mich, die Storys, gib mal ein paar von den Charakteren hier, was nicht passt, drehe ich mir irgendwie hin und gut ist. Ja. Ja, also dieses so, und wir haben 10 Jahre gebraucht, um eine Batman-Story zu schreiben, weil ihr das nie gelesen habt. Ja. Ja, das war im Grunde genommen, hier war das genau das Gleiche. Man hat einfach das genommen und das ist jetzt hier das neue heiße Ding. Und dann, wir nehmen uns da mal einen, der schreibt uns was dazu. Und was nicht passt, wird irgendwie passend gemacht, ja. Vor allem das Ende von diesem Film deutet auf, ein, auf eine Fortsetzung hin, die wir nie gekriegt haben. Nein. Ja, ja, das ist aber... ja, das war so stimmt. Krass. Das stimmt, ja, ja, ja. Aber das war ja auch sowas, was, was so auch zu der Zeit so super üblich war. Also ich kann mich nur als kurzen Exkurs, ich kann mich zum Beispiel an, was genauso, ich meine, keine Computerspielverfilmung, aber was davor der heiße, heiße Kram war, weil wir sind ja bei Computerspielverfilmung, ja. Was davor war, Spielzeug. Also ja, ja, zum Beispiel G.I. Joe, Masters of the Universe. Masters of the ja. Universe. Ja. Und am Ende, ne, Skeletor, Skeletor ist platt. Und am Ende nochmal kurze Szene hinter. Nee, Skeletor lebt doch noch. Ja. Auch diese Fortsetzung haben wir nie gesehen. Sequel-Baiting ja. Heißt das, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Also da kann ja, man ja. Richtig sehen. Erst haben wir es damit versucht. Und dann, ja, dann war Computerspiel. Und Computerspiel war das heiße Ding. Und ja. Das musste jetzt. Ja, vor allem für 1993, also wenn du heute hörst, der Film hat 50 Millionen US-Dollar gekostet, dann denkst du, ja gut, ne, ist halt Mid-Budget-Film. Ist ja heutzutage, ne? Also Low-Budget geht ja sogar schon bis 10 Millionen hoch oder 20 Millionen. Das gilt heute als Low-Budget. Aber das war damals wahnsinnig viel. Also der teuerste Film aller Zeiten damals hat, also als der erste Film 100 Millionen gekostet hat, das war heftig. Der, ja, also der erste Film, der 100 Millionen kostete, war Terminator 2. Ja, ja, genau. Er hat auch nur deswegen so viel gekostet, weil 14 Millionen für den Privatjet an Arnold Schwarzenegger draufgegangen sind. Ja gut, aber der Streifen hat wenigstens sein Geld wieder zurückgespielt. Ja. Während Super Mario... Eher nicht, nein. 38 Millionen circa hat er gespielt. Ja, ja. Also eigentlich war hätte man jetzt denken können, an der Stelle, das Thema ist eigentlich durch, weil das erste richtige, ich sage jetzt mal Big Budget, ist dann voll nach hinten losgegangen, aber nee. Ein Jahr später haben sie es dann mit einem anderen Beat'em Up gemacht. Mit Double Dragon. Da wusste ich nicht mal, dass das überhaupt ein Videospiel ist, weil ich habe das nicht gewusst. Ja gut, ich habe den Film irgendwann mal im Fernsehnachmittagsprogramm gesehen. Mhm. Hier, Double Dragon. Was soll das Double Dragon? Irgendwelche zwei Kids, die sich durch Ninjas durchprügeln. Ja, du hast halt kein Amiga gehabt. Also ich als Amiga-Generation, ich habe das natürlich auf dem Amiga rauf und runter gespielt, Double Dragon. Ja das klar, ist halt, ich kannte ne? Das halt nicht. Und dann tauchte ganz kurz so ein Arcade auf, wo Double Dragon drauf stand. Mhm. Ich habe mir da nichts dabei gedacht. Ich fand einfach nur den Film doof. Und da haben sie sich immerhin Paul Dini zur Story geholt. Mhm. Aber also ich muss sagen, ich saß in der Werbung, ich kannte es eben nur dem Namen nach, hatte mich nicht interessiert. Und es war irgendwie, ja, es war so ein bisschen, ich will nicht sagen nichtssagend, aber es war so, also zumindest von den Trailern her, es war irgendwie nicht so richtig, dass man jetzt sagt, okay, das Ding musst du gucken. Ja. Das Ding musst du gucken. Ich meine, Ninjas war, ja, das war aber eigentlich auch schon wieder so ein bisschen am Gehen, weil das hatte man mit den Ninja Turtles eigentlich ja schon so ein bisschen zu Tode geritten. Hm. Ja, klar, es gibt ja so ein, wie heißt das, Ninja Gaiden oder sowas. Das war auch so ein bekanntes Game. Aber ja. Also ich glaube, das Einzige, was denen so ein bisschen im, also ich sag mal, weshalb sich vielleicht noch ein bisschen welche an den Film erinnern, war tatsächlich jetzt doch bis heute so ein bisschen an der Besetzung. Hm. Ja. Mark Dacascos dabei, Alyssa Milano, Robert Patrick. Gut, Robert Patrick kannte man jetzt ein paar Jahre vorher eben in ja, der in war T2. Ja durch T2 war der, T2. Ja. Aber im Grunde genommen, ja, keine Ahnung. Also wirklich so ein absolut draufspringen auf dem allgemeinen Trend. Ja. Mehr war da eigentlich nicht dran, muss ich sagen. Ja, und im Prinzip, also das war so, also der zweite Strike so ein bisschen, ne? Also wenn man das Ganze, ja, aber es wird ja noch schlimmer. Es kommt ja noch, ja. Es hört nicht auf, weil, gut, Super Mario hat nicht geklappt. Mhm. Ne? Double Dragon kannten vielleicht auch zu wenige, haben sie sich wahrscheinlich gedacht. Versuchen wir es doch mal mit einem sehr beliebten Beat'em-up-Franchise, so einem Kloppereispiel, nehmen wir nochmal Street Fighter. Ja, und da holen wir uns Jean-Claude Van Damme und wie hieß sie? Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Kylie Minogue, genau. Ist die nicht Sängerin? Ist egal, die hat auch mal in so einer Sitcom gespielt. Lass die einfach mal in so einer Soap-Opera. Lass die einfach mal spielen. Ja, das war dann, ja, hat den einer von euch gesehen? Oh ja. Ja, habe ich. Oh ja. Ich muss sagen, Ich kannte das jetzt vom Spiel hier nur so ein bisschen, weil das war ja wahnsinnig umstritten, ne? durch den Gewaltanteil. Ja? Und ich muss sagen, ich hab ihn geguckt als Action-Abenteuer-Film, weil er war mit Jean-Claude Van Damme. Ja. Und Jean-Claude Van Damme war in dem Moment... Ja, damals war er noch cool. Das war eine heiße Nummer. Ne? Ja. Und ja. Aber das war jetzt hier auch wieder dieser typische Fall. Wir nehmen den Namen. Ja. Wir werben sozusagen damit, dass wir jetzt was machen mit Mortal Kombat, damit die Street Fighter. Mortal Kombat kommt danach. Das kommt danach. Aber das war wieder so ein ganz typischer Fall. Es hat mit Street Fighter null zu tun. Ja. Ja. Es sind ein paar Namen da und das war's. War das nicht in dem Spiel, dass die Leute alle hier Ryu und so weiter, dass das alles UN-Soldaten waren? War das nicht so? Nein. Ja, genau, das war so eine UN-Soldatentruppe, die gegen M. Bison angetreten sind. Genau. Übrigens gespielt von Raul Julia, zu dem Zeitpunkt, wo er extrem an Krebs erkrankt war. Ja, ist sein letzter Streifen. Das war seine letzte Rolle. Hm. Genau. Du merkst doch, er ist der Einzige, der Spaß in dem Film hat. Der hat Spaß ohne Ende. Der hat Spaß ohne Ende. Das sieht man vor allem, das ist, wie gesagt, diese Blauhelm-Mission von Allied Nations. Ja, weil die UN natürlich, wie gesagt, nein, damit haben wir... Uns weil, bitte nicht. Also wir wollen uns nicht dem Vorwurf aussetzen, wir würden irgendeine Art Superkampftruppe beschäftigen, die rund um die Welt reist, um irgendwelche Diktatoren zu stürzen oder sowas. Ja, also nein. Also, wie gesagt, wenn man jetzt von dem Spiel überhaupt nichts weiß, dann ist es ein... Ja, ich sag mal, sehr, sehr, sehr mittelmäßiger Abenteuer-Action-Film, an dem im Grunde genommen, sag ich mal, Jean-Claude Van Damme und Raul Julia ein bisschen herausstechen, wenn man es jetzt vor dem Hintergrund des Spiels sieht, oh nee. Ja gut, und Kylie Minogue sah halt damals noch gut aus. Also. Das Bizarre an dem Film übrigens, es ist ein Film zu einem Videospiel. Das wollte ich gerade sagen. Zu diesem Film gibt es ein Videospiel, genau. Das heißt Street Fighter mit den eingescannten Charakteren des Films. Ja. Es ist so bescheuert. Ja. Übrigens, weil Street Fighter ist ja durchaus nicht unbeliebt. Also das wird sehr, sehr, sehr, sehr gerne gecosplayed. Also gerade Street Fighter. Der zweite Teil ist der beliebteste Teil der Reihe. Ja, klar. Den habe ich damals rauf und runter gespielt. Der war super. Ja, also ich auch. Ja, also es ist wirklich echt interessant. Also ich weiß nicht, wie viel sie Steven E. D'Souza bezahlt haben für das Drehbuch und die Regie. Also ich stell mir diese Board-Meetings einfach so cool dazu vor. Dann kommen irgendwelche. Die sitzen da alle in diesem Raum und dann wird das da vorgeführt und wir haben uns die Rechte gesichert an Street Fighter. Und dann spielen die Street Fighter und dann sagen sie, hör mal, aber dann schreibst du mir jetzt ein Drehbuch, aber wir wollen dies nicht, das nicht, jenes nicht, das müssen wir haben, weil das muss für die Kinder und das muss irgendwie dann da und das muss alles was auch was sein für die, die das noch nie gespielt haben. Und obwohl er ab 16 ist. Und dann kommt am Ende dieses Drehbuch dabei raus und die sagen, das ist gut, lass uns das machen. Ja, also anstatt das Naheliegende zu machen, weil im Prinzip ist Street Fighter, das ist ein Kampfspiel, das ist ein Prügelspiel. Mhm. Ne? Also 2-1 gegen 1, Prügelspiel. Ja. Dann mach doch ein Quasi-Remake von Bloodsport draus. Ja. Ne? Ihr habt doch Jean-Claude Van Damme dabei, der macht quasi sowas wie Bloodsport. Ja. Halt nur mit diesem, hätte genauso funktioniert. Wahrscheinlich. Ich glaube, er wollte wieder tanzen, haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. und es kommt noch nicht mal die Blutgrätsche drin vor. Nee. Damit hätte er den Film reißen können, weil selbst diejenigen, die noch nie Timecop gesehen haben, kennen diese Szene. Ja, und weil Street Fighter nicht reicht, dann holen wir uns Christopher Lambert und machen Mortal Kombat. Weil es kann nur einen geben. Ja. Aber der Film Mortal Kombat, ich habe den nie gesehen, weil ich habe keinen Charme. Er ist ein absoluter B-Movie. Absolut. Okay. Zu 100%. Aber aus irgendeinem Grund macht er immer wieder Spaß zu gucken. Weil er so gleichzeitig so gut, aber auch so schlecht. Okay. Ja, also ein paar der Effekte, das ist früher CGI. Wenn man von heute aus drauf guckt, man sieht die ja. Absicht. Ja. Also man sieht schon, sie haben wirklich viel versucht. Sie haben das war jetzt auch so einer der ersten, die das so tatsächlich mal mehr ernst genommen haben, was auch wirklich da so von der vom Spiel her sozusagen da kommt. Aber es war halt 95, ne? Das ist halt ja, aber ich sag mal, die haben den sogar ziemlich gut besetzt und so weiter. Also und ich sag mal, und vom Einspielergebnis ist der sehr, sehr gut. Also der hat 18 Millionen US-Dollar gekostet und hat 122,1 Millionen eingespielt. Ja, und die haben den in Asien gedreht. Ja. Auch sogar, das war sogar so ein bisschen unter erschwerten Bedingungen, weil die haben tatsächlich auf unserer abgeschiedenen Insel gedreht, wo man alles mit dem Schiff hinbringen musste oder so. Das Ding hat dann, muss man sagen, das hat dann richtig gezündet, weil ich sag mal, wenn der auch nicht finanziell erfolgreich gewesen wäre, ich glaube, dann hätte Hollywood es wirklich fallen lassen. Ja. Der Hype um diesen Film, wenn er von 95 ist, selbst ich erinnere mich sehr leicht immer noch an den Hype von diesem Film und nur durch diesen Film ist dieses Mortal Kombat überhaupt erst richtig groß geworden, dieser Echt? Song. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte das durch die Werbung für das Spiel. Ja, aber der hat, der Song wurde auch in dem Film verwendet und dadurch ist dieser Song nochmal richtig groß geworden. Ja gut, dann kann man wahrscheinlich nochmal, aber ich kenne das ursprünglich vom Original Werbung zum Spiel. Und ich kann mich noch dran entsinnen, dass die haben wahnsinnig Werbung gemacht. Ich hatte über Monate die Rückseiten der amerikanischen Comichefte, aber wirklich sowohl bei Marvel wie bei DC. Überall drauf, vor allem, da hat man das richtig gesehen, die Werbung bestand aus dem Logo, ja, und der Ankündigung, also dieses Mortal Kombat Logo und reicht dann schon. Der Film. Ja. Und ein Datum drunter. Ja. Also nicht mal irgendwie, dass man da gesagt hat, oh, jetzt machen wir da irgendwie ein Plakat wie damals bei Super Mario mit dem M und den beiden Figuren. Nee, Logo drauf, der Film. Das kannst du im Prinzip heute nur noch mit Batman machen. Genau, das hatte so das gleiche Niveau nach dem Motto, ihr seht das Logo, ihr wisst Bescheid. Ja. Also da sah man, und die haben wirklich, der Aufwand war groß, das und muss man wirklich sagen. Also der Erfolg war bei dem Film tatsächlich auch da. Ja. Und ich denke, weil Hollywood gesehen hat, es ist kein Selbstläufer. Ja. Das hatte deswegen man gesehen. Deswegen gab es auch eine Fortsetzung, zwei Jahre später. Oh Gott, nein, nicht Annihilation. Und sie haben alle Figuren, fast alle, glaube ich, umbesetzt. Ja, und die Hälfte von denen umgebracht in den ersten 5 Minuten. Ja. Haben die Hauptfiguren umbesetzt und haben so gut wie alle Practical Effects ausgetauscht durch absolut grauenhaftes CGI mit einer noch dümmeren Story, noch schlechteren Schauspielern. Also den Film habe ich nicht ertragen können. Wir haben halt immer noch 1997. Ich habe ihn ausgemacht. Ich habe ihn nicht ertragen können. Ja, es war eine super Enttäuschung. Ja. Es war eine super Enttäuschung nach dem ersten, wo man wirklich dachte, okay, jetzt habt ihr habt's begriffen. Ja, so nach dem... Also, das war eine super Enttäuschung. Ich hatte da nicht so die Aktien drin, aber es war halt schon, ich hatte schon mitbekommen, dass es halt jetzt so ein bisschen, man muss halt sagen, mit dem ersten Mortal Kombat-Film hatte man so ein bisschen die Hoffnung, ja, jetzt kommen langsam Videospiele so ein bisschen mehr. Kamen sie aber nicht, weil... Ja, schön, dass sie sich dann mit direkt wieder versaut. Untertitel Annihilated haben. Ja. Ja, dann kam allerdings noch eine, also Serien machen wir ja nicht, also es gab da noch eine Quest-Serie, die ich, ne? Und, die kenne ich. Genau, und weil wir ja die Konsolen- und Prügelspielspieler nicht nur beleidigen wollen, wobei mit Mortal Kombat haben sie es ja nicht beleidigt, dann haben uns jetzt die Weltraumsimulations- oder Weltraumkampf-Simulations-Freunde man muss es so sehen, Wing Commander ist geil gewesen. Wing Commander 1 war geil, Wing Commander 2 war geil, auch mit der Story und so weiter. Wing Commander 3 mit Mark Hamill war schon halber, also mit Biff aus Zurück in die Zukunft, also Tom Wilson, und mit John Rhys-Davies und Malcolm McDowell und so weiter, sind also richtig Hollywood-Stars. Das war schon ein halber Film. Der vierte auch. Und dann gehst du eigentlich davon aus, ihr könnt es ja, ihr habt ja verdammt gute Sachen gemacht. Und dann kommt Wing Commander. Mhm. Ja, nicht nur das. Dann gibst du es die gibt, Regie es gibt an nur denjenigen einen. Ab, der die Scheißspiele erfunden genau. hat. Genau. War das Eric Roberts oder Chris Roberts? Chris Roberts. Chris Roberts. Ja, genau, es war sogar Chris Roberts. Ja. Ja, und was zum Teufel hat der da gemacht? Also, Maniac war dann plötzlich der Typ, der Typ, der hat später bei Scooby-Doo mitgespielt und hat einen, also Mark Lillard. Es war einfach nur, also das konnte auch Jürgen Prochnow nicht mehr retten. Das war halt einfach, das Ganze war einfach, wenn als Junior in der Hauptrolle, was? wollte ich gerade sagen. Als ob irgendwie jemand, der seinen Kindern mal 5 Minuten beim Wäsche einräumen, beim Spielen zugeguckt hat, da jetzt einen Film über das, was er da gesehen hat, machen müsste. Es war einfach nur Bling Bling und Peng Peng und so weiter. Und es war einfach nur Scheiße. Die haben die Katzenwesen, also diese, wie heißen die? Carthy? Kilrathi. Die haben sie komplett versaut, indem sie aus ihnen schwarze Blobs gemacht haben. Ja, das ist also. Ja. Was sie sich dabei gedacht haben, ist mir bis heute unbegreiflich. Ja. Und gerade bei Wing Commander, wo sie halt vorher in dem Spiel bei den Zwischensequenzen Hollywood-reif bewiesen haben, dass sie es können. Und es auch später wieder. Und es auch später wieder beim 5. Ja, da gab es das ja auch wieder. Auch da haben sie es dann wieder bewiesen, dass sie es immer noch können. Zumal die hatten praktische. Die hatten für die Zwischensequenzen in den Spielen hatten die Kostüme für diese Katzen, die richtig gut aussahen. Ja. Ja. Mit bewegenden Mündern und so weiter. Warum haben die das dann nicht benutzt? Ja, fucking Hollywood wieder. Ja, das hättest du so im Prinzip einfach nochmal drehen müssen. Und ja, wär durch gewesen. Hätte wunderbar funktioniert, aber nö. Ja. Und aber nein. Ja, und ich meine, da gibt es ja sozusagen so gar keine Entschuldigung, weil selbst wenn man sagt, okay, wir orientieren uns nur am Titel und an der Prämisse, wir sind 1999, das heißt, das als vernünftige Space Opera aufzuziehen, das war jetzt überhaupt keine Hexerei mehr. Ja. Also da gibt es überhaupt keinen, da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Es ist aber lustigerweise, habe ich hier gerade gelesen, genau, das war nämlich einer der Filme, wo im Vorprogramm der Trailer zu Star Wars Episode 1 lief und die Leute sich das Ticket gekauft haben, sich den Trailer im Kino angeguckt haben. Ist quasi, es gab zwar Internet, aber das hatte noch kein Mensch, und dann das Kino wieder verlassen haben. Ja gut, aber selbst dafür hat man nicht genug Leute gefunden, weil man in den USA gerade mal irgendwie 11, 12 Millionen zusammengekratzt hat. Also selbst dafür gab es nicht genug Fans. Ja, also selbst Austin Powers hat damals gesagt, wenn ihr einen Film dieses Jahr sehen wollt, dann schaut Star Wars Episode 1 und nicht das, was wir jetzt euch zeigen. Ja. Ja. Selbst sie wussten, dass die keine Chance haben. Ja. Also, wie gesagt, auch da dermaßen von der Enttäuschung her. Ja. Wow. Es war so schade. Also das hat wirklich wehgetan, weil da hatte ich echt gedacht, ja, ne, könnte funktionieren, weil wir haben es doch in richtig gut gesehen. Ja. Ja, meine persönliche nächste Enttäuschung sehe ich da auch schon. Weil jetzt müssen halt die Action-Adventure-Kletterspiele dran glauben. Weil, es gab halt den Prince of Persia, logisch. Aber vor Assassin's Creed gab es noch jemanden, der wunderbar rauf und runter klettern konnte und wahnsinnig fit war, übermenschlich fit sogar. Das war eine gewisse Frau mit langen Zöpfen und zwei ganz, ganz fetten Kanonen. Lara Croft. Ja. Und ich glaube immer noch, dass dieser Film nur erfolgreich war wegen Angelina Jolie. Ja. Und der tatsächlich gut besetzt wurde. Ich bin aus dem Kino rausgegangen und war megamäßig enttäuscht von diesem Film. Ich habe ihn damals gesehen als pubertierender Junge und war absolut begeistert. Also ich muss sagen, ich fand ihn gut. Okay, ich mochte ihn überhaupt nicht. Aber ich hatte den riesen Vorteil. Du hast die Spiele nie gespielt. Ich habe Tomb Raider nicht gespielt. Ja. Ich kannte Tomb Raider von den Bildern her, von den animierten. Für mich war das ein Abenteuerfilm, ohne den Background zu kennen. Und wenn man es nicht an dem Spiel orientiert, sondern einfach nur sagt, ich gehe da hin und gucke mir diesen Film an, dann ist das ein guter Actionfilm. Der war aber auch, soweit ich weiß, kommerziell erfolgreich. Ja. Also ich sag mal, 274 Millionen eingenommen. Ja, ja, also sehr sogar. Ja, also er wäre jetzt vielleicht ohne Angelina Jolie nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber wenn man guckt als Paket, hat absolut funktioniert. Das war ein Film, den konnte man gucken, wenn man nie die Spiele irgendwie gespielt hatte. Ja. Das hat, wie gesagt, ich fand den Film gut. Wie gesagt, ich habe allerdings die Spiele nicht gespielt. Geht mir manchmal auch so, dass bei anderen Sachen, wenn ich dann die Romane nicht gelesen habe und ich komme raus, ach wieso, der Film war doch ganz gut. Und dann kommen die Fans und sagen, boah. Dann erzählen mir mal die ganzen Leute, die Bücher gelesen haben, was angeblich alles fehlt, was jetzt nicht gut war. Und ich sage, naja gut, aber wie gesagt, ich gucke nur diesen Film und ich bewerte es dann nur als Film. Und vor dem Hintergrund hat es dann funktioniert. Okay. Die Fans, wie gesagt, die Fans der Spiele waren nicht ganz so angetan, aber gut. Es war halt interessant, weil Lara Croft wurde ja auch in der deutschen Version vertont von der deutschen Stimme von Angelina Jolie. Da hat das Ganze irgendwie gepasst. Ja. Aber okay, vielleicht ist es auch was Individuelles bei mir. Ich mochte den Film. Ich meine, das Einzige, was ich witzig fand. Und ich habe ihn im Kino gesehen. Oder? Ja, also das Einzige, was ich da witzig fand, weil das als die mit den Knarren rumläuft. Ich habe bis heute nicht rausgekriegt, warum Lara Croft eigentlich mit zwei Sportpistolen durch die Gegend läuft. Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum die mit zwei Airsoft durch die Gegend rennt. Ja, gut, okay. Ja, das. Also dafür war sie wahnsinnig erfolgreich. Ja, keine Ahnung. Ja, es sah irgendwie cool aus, aber wie gesagt, man hat da drauf geguckt und weil es eben Lara Croft und Tomb Raider und so Leute fingen sich an, dafür zu interessieren. Und es stellte sich raus, dass die mit zwei irgendwie Heckler und Koch Luftpistolen aus so einem Schießsport unterwegs war. Ja, der hatte nicht eigentlich Desert Eagles gehabt? Oder nee, die hatten zwei ganz normale Knarren. Code Government? Also ich weiß nicht, welches war. Ja, aber auf jeden Fall. Also ganz normale Halbautomatik. Wie gesagt, aber in dem Film, ja. Ein Jahr später kam ein Film, den ich persönlich gar nicht so schlecht fand. Dann kam nämlich Resident Evil 2002. Der beste der kompletten Resident Evil-Reihe. Ich fand den ersten, war okay. Also habe ich nichts gegen gehabt. Ja. Der erste war tatsächlich okay, ja. Er hatte von den Spielen her fand ich sehr interessant, dass er sich tatsächlich fast dran gehalten hat. Auch mit diesem Herrenhaus. Wobei ich es besser gefunden hätte, so wenn man mehr in dem Herrenhaus gewesen wäre, anstatt in diesem Labor. Das hätte ich cooler gefunden, weil ich finde das Haus eigentlich tausendfach interessanter. Aber es hat es ganz gut gemacht, den Film tatsächlich, also das Konzept dieser Reihe so auf die Leinwand zu bringen. Die hatten den Licker mit drin, der mittlerweile furchtbar aussieht im CGI. was ich ganz cool fand, also die haben jetzt so ein bisschen so Sachen mit eingestreut, haben sie ganz gut hingekriegt, ist aber nicht es ist nicht der beste Computerspielfilm, aber von der Resident Evil Reihe her ist es der beste. Und er ist einigermaßen erfolgreich gewesen, also er hat sein Geld wieder reingeholt und deswegen, 102 Millionen, deswegen ging es ja auch weiter. Klar, ich meine, muss man sagen, das ist das, was sie da gut hingekriegt haben. Er war für das, was er gezeigt hat, war er gnadenlos günstig. Ja. Bei 32 Millionen, die Schauwerte waren da. Ja. Ja. Jetzt kommt was, wo ich mich frage, haben die einen Eintrag doppelt? Ich glaube ja. Weil jetzt steht zweimal House of the Dead. Bei mir steht davor noch Lara Croft Tomb Raider, The Circle of Life. Das steht bei mir tatsächlich danach auf meiner Liste, also so wie ich sortiert hatte. Die Fortsetzung von Tom Raider. The Cradle of Life. Oh, the Circle. Tomb Raider 2. Der war furchtbar. Grauenhaft. Ich habe versucht, diesen Film zu gucken. Ich habe es nicht geschafft, tatsächlich, weil ich den so schlecht finde, dass es ging nicht. Also, der ist wirklich War kein schöner Film. War kein guter Film. Und der hat nicht umsonst dieses Franchise beendet. Mhm. Ja. Ja. Ja. Vorerst. Ja. Vorerst. Und da hat ja sogar Ubisoft, wie hießen die nochmal? Crystal Dynamics, oder besser gesagt Eidos. Eidos war es, genau. Eidos hat halt dem Film die Schuld daran gegeben, dass sich das damalige Spiel nicht mehr verkauft hat. Obwohl die Spiele total repetitiv, also wie... Angel of Darkness kam doch zur gleichen Zeit raus, oder? Das war grauenhaft. Ja, natürlich. Aber die haben halt gesagt, ja, weil der Film so schlecht war und gefloppt ist, deswegen hat unser Spiel nicht funktioniert. Nee, das war einfach, das Spiel war einfach Müll. Es gibt wunderbare Videos zu Angel of Darkness, Dokumentardinger halt über dieses Spiel, warum es so schlecht geworden ist. Das kann man sich wunderbar mal angucken, wenn man da mal Interesse hat. Ja, vor allem weil die Logik total verquer ist, weil alle, die jetzt, sag ich mal, Tomb Raider 2 gucken und total enttäuscht sind, die wären ja normalerweise alle mit wehenden Fahnen zu dem Spiel rübergelaufen, um jetzt wieder gutes Tomb Raider zu bekommen. Also, ja, und genau das war nicht der Fall. Also da kann man das sehen, schön abgewälzt, ja. Also wenn jetzt ein richtig gutes Wing Commander zu dem Zeitpunkt rausgekommen wäre, dann würde ich sagen, komm, der Film, den interessiert mich gar nicht, ignoriere ich. Und ich habe mein Spiel, dann ist alles in Ordnung. Genau. Aber wenn das Spiel gleichzeitig schlecht ist, dann passiert halt sowas. Weil kein Tomb Raider-Fan lässt das nächste Tomb Raider-Spiel liegen, nur weil ihm die Verfilmung nicht gefallen hat. Weil den meisten Fans, sage ich mal, das sieht man ja an den Einspielergebnissen, wenn das in diese Höhen schießt, das ist ja Massenpublikum. Das hatte zu dem Zeitpunkt ja jetzt nicht unbedingt was mit der Gamer-Szene zu tun. Dann kommst du nicht auf diese Zahlen. Ja, und 2003 begann eine dunkle Ära. Eine ganz, ganz düstere Computerspiele-Film-Ära. Da hat ein gewisser Regisseur namens Uwe Boll angefangen, sich Rechte an Spielen zu kaufen. Oder und zwar ziemlich günstig Rechte. Ziemlich günstig, genau. Und das ist noch viel witziger, wenn du nachliest, wie zur Hölle der die Schauspieler dafür die Dinge gekriegt hat. Einfach nur durch Investoren. Das ist so hätte er sein Geld gemacht für die Filme. Durch billige Produktion und durch Investoren. Ja. So hat er Geld gemacht mit den Filmen. Die Filme mit Uwe Boll. House of the Dead. Habt ihr House of the Dead gesehen? Ich habe tatsächlich von diesen Filmen habe ich mir nur Far Cry angetan. Ich habe alle Uwe Boll-Filme gesehen, die er gedreht hat. Du hast schon eine leicht masochistische Ader. Alle. Um Gottes Willen. Ist auf Far Cry, das ist Til Schweiger, da habe ich mich geweigert. Das ist der einzige, den ich gesehen habe. Seitdem hasse ich Udo Kier noch mehr, als ich ihn ohnehin schon gehasst habe. Also wenn Til Schweiger fast der beste Schauspieler im Film ist. Also House of the Dead, wer House of the Dead nicht kennt, das ist eine Lightgun-Shooter-Reihe. Wo man damals Automaten hat man so Quarte reingeworfen, also hat Gadget reingeschmissen, hat so eine Plastikknarre nochmal so auf Zombie geschossen. Und daraus hat man dann versucht, einen Film zu drehen. Witzigerweise hat Capcom nicht nur sein Okay gegeben dafür, sondern die haben auch Product Placement eingeführt und haben so riesengroße Capcom-Banner hing da überall, weil so eine Jugendliche sind auf einer Partyinsel gefahren und sind dann von Zombies angegriffen worden, sind unter anderem auf Trampolin in 3D im Kreis gesprungen in Zeitlupe und haben dann rumgeschossen. Das absolute Müll. Boah, war das Ding beschissen. Grauenhaft. Ja. Und weil es so schön war, geht's 2004 mit, das habe ich auch nicht gesehen. Also das war die Phase, wo ich mir die Sachen gar nicht mehr angetan habe. Das war einfach... Also, Resident Evil Apocalypse. Nee, ich bin jetzt bei Autobahn. Ich habe die ein bisschen anders sortiert. Ich bin jetzt bei Autobahnraser, der Film. Oh nein! Also wenn es schon... ich bin ein Mensch, der hält nicht sonderlich viel von deutschen Schauspielern. Absolut nicht. Und die Autobahnraser-Produktion ist eine komplett deutsche Produktion, also die Spiele auch komplett deutsch. Die gibt's nicht mehr. Es ist auch ein guter Grund, warum es nicht gibt. Ich habe die immer ganz gerne gespielt, die Autobahnraser-Spiele, aber ich habe die ja nicht ernst genommen. Die gab's immer irgendwie gratis bei einer Computerbild dazu oder so. Davon gibt es tatsächlich einen absolut grauenhaften Film, der so gut wie gar nichts mit der Hauptspielreihe zu tun hat, weil das war einfach nur sinnloses Fahren. Und das Ding ist unterste Schublade. Ja, das ist Katastrophe. Ich meine, der einzige Vorteil dieses Films ist, dass er sowas wie Alarm für Cobra 11 das wollte ich gerade dagegen wie großes Kino aussehen lässt. Ja, das wollte ich, genau. Ja, absolut Katastrophe. Ja, also, ja. Wie war das? Paul Gossen schrieb auf deutsch.de, der Film bietet eine hauchdünne, klischeebeladene Story, die sich auf dem geistigen Niveau Zehnjährige bewegen dürfte. Das ist eine Beleidigung für Zehnjährige, glaube ich. Also das stammt jetzt von mir, das Letzte. Also das ist halt wirklich... Ja, also... Ekelhaft einfach nur. Ja, es ist so Zelluloid-Verschwendung. Ja. Ohne Witz. Nee, wirklich. Also ich meine, das Ding wird auch... da kann man das sehen. Selbst das Ding wird auch nicht auf dem kleinsten Sender irgendwo um Mitternacht noch irgendwo gezeigt. Nee. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mir das irgendwo mal noch im Fernsehprogramm untergekommen ist. Ich glaube, das haben wir einfach nur beerdigt. Einmal auf RTL gelaufen, ja, oder? Ja gut, aber einfach beerdigt. Ja. Einfach beerdigt. Ja. Gut, kommen wir zu Resi Apokalypse. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nur den ersten gesehen. Also Resident Evil Apocalypse. Ich habe auch alle Resident Evil-Teile gesehen. Der hatte das Problem, er wurde aus irgendeinem Grund unfreiwillig komisch. Okay. Unfreiwillig ist eigentlich nicht gut. Wenn es eigentlich ein Horrorfilm sein soll, ja, hat man viel zu viele schlechte Jokes eingebaut. Zum Beispiel einen schwarzen Charakter, der durch die Zombie-Hood fährt und eine nackte Zombie-Braut anlächzt, wo ich mir denke, so, what the fuck? Was zum Geier ist den Leuten da eingefallen, bitte? Also, der Film war komplette Scheiße. Okay. Und er war absolut unfreiwillig komisch, obwohl er eigentlich nicht komisch sein wollte. Hm. Also er war absolut dumm und hat auch dann angefangen, ein Trope zu machen, was sie gerne machen. Irgendwelche Viecher aus den Resident Evil Spielen nehmen, in das Spiel packen, obwohl sie absolut nichts mit der Story zu tun haben. Also es gibt halt überhaupt keinen Lichtblick in dieser Zeit irgendwie, ne? Also Resident Evil, der erste war ganz nett, aber dann, ja, so bis 2004, dann kam dann Apokalypse und 2005 hat dann Uwe Boll gleich 3 Filme rausgehauen. Alone in the Dark, Blood Rain und House of the Dead. Ich habe die wohlweislich alle nicht geguckt. Alone in the Dark wer die Spielereihe kennt, ist eine großartige Spielereihe, ist ja eigentlich der Vorreiter von Resident Evil. Ja. Der dritte Teil ist übrigens der beste Teil in der Wildwest-Stadt, den liebe ich bis heute. Na, ich mag den zweiten am liebsten, aber das ist ja. Nee, doch, klar, der dritte, sicher. Wildwest. Ja, der ist super. Ja. Mit total bescheuerten Rätseln. Alone in the Dark war absoluter Rotz, absoluter Müll und er hatte fast denselben Plot wie The Happening. Ja, aber das Problem an der ganzen Sache ist, der Film ist ja die Fortsetzung des vierten Teils der Videospielserie. Ja. Und der vierte Teil der Videospielserie war scheiße. Das ist also, ja, Uwe Boll. Also mehr muss man da gar nicht zu sagen. Also zu dem Zeitpunkt hatte sich Uwe Boll einen Namen gemacht. Du bist Fan von einem Computerspiele-Franchise. Du spielst die Spiele gerne. Und Uwe Boll war halt der Typ, der sich im Prinzip das Franchise gekrallt hat und es schlecht verfilmt hat und damit die Chance auf eine gute Verfilmung ruiniert hat. Und deswegen hat er sich dem Zorn sehr, sehr vieler Spieler zugezogen. Ja, das war auch das, was mich so wütend an der Sache gemacht hat. Wenn ich ganz kurz Blood Rain anreißen darf. Es gibt da eine wunderbare Story zu. Er hat die Drehbuchschreiberin zu dem Ding, hat ein erstes Skript abgegeben und dann hatte sich der Olle Boll nicht mehr gemeldet. Und ich hatte gefragt, was ist denn da los? Soll ich noch ein zweites Skript? Nö, es ist fertig, es passt schon. Okay. Das Skript war nicht mal ansatzweise durch. Und der hat das einfach das Anfängerskript genommen, den ersten Entwurf. Das tut man nicht eigentlich. Normalerweise, also selbst Romanautoren sagen, die erste Version eines Romans ist unlesbar. Das einzig Witzige an den ganzen Filmen von Uwe Boll ist der Audiokommentar in diesen Filmen. Ja, das aber auch nur, weil er halt komplett keinen F gibt. Also, Das ist der Wahnsinn. Er sagt bei Blood Rain, sagt er ab der Hälfte, Jungs, passt mal auf, ich gehe kurz pissen und ist 10 Minuten weg. Ja, aber das ist doch eigentlich total respektlos dem Publikum gegenüber. Ja. Ja. Aber 2005 gab es einen Film, der, ja, ich weiß nicht. Also, er hat zumindest eine Sequenz, die geil ist. Die letzten 10 Minuten. Ja, ich meine den Doom-Film. Also, Carl Urban ist mal wieder nicht wiederzuerkennen und ist absolut geil in der Rolle. Das Blöde ist halt, es ist nicht die Hölle und damit ist im Prinzip das Thema Doom schon erledigt. Weil er spielt auf dem Mars. Spielt auf dem Mars, das ist schon mal richtig. Er hält sich grob dran. Die haben echt auf dem Mars, haben sie ein Portal zur Hölle geöffnet. Nee, ist nicht die Hölle. Nee, stimmt, ja, die haben das mit diesem Superserum, das war das Bekloppte. Genau, die haben quasi aus Doom ein Superserum gemacht und es ist halt leider nicht die Hölle. Das wäre schön, wenn sie. Ich meine, den Film konnte auch Dwayne The Rock Johnson nicht mehr retten. Also nee. Das war halt. Es gibt halt am Ende ein ganz kurzes Ding, wo halt wie in dem Spiel quasi aus der Ego-Perspektive so eine Schusssequenz gemacht wird. Da hast du halt quasi im Kino erlebt, wie es ist, das Spiel zu spielen. Das sah geil aus. Das sah wirklich geil aus. Das hatte auch Practical Effects, Practical Monster, die erschossen wurden. Das war an manchen Stellen auch sehr, sehr goofy, wie zum Beispiel, er dreht sich um, vor ihm steht ein Zombie, er gibt ihm Kopfschuss. Genau. Das war dumm gemacht, aber es war cool. Ja. Also, deswegen, ich weiß nicht, ob ich den jetzt, also ich will nicht komplett scheiße finden, aber auch nicht komplett gut. Das ist halt irgendwie so dazwischen. Er hat so seinen Charme, sagt man so. Ja. Ja, also mit einem gewissen Abstand kann man das gucken. Ja, das stimmt, ja. Dann habe ich hier Dead or Alive stehen. Ist das auch Boll? Ich weiß es nicht. Nee, Dead or Alive ist nicht Boll. Dead or Alive ist wieder mal der Versuch, ein Fighting-Game dazu zu bringen, der halt, wo hauptsächlich hübsche Frauen drin sind. Naja, Bernd Eichinger steckt dahinter als Produzent. Das ist bei solchen Filmen ein Alarmzeichen. Ja, und sagen wir es mal so, er war hübsch anzusehen, aber das war es auch wieder. Okay. Genau. Diesmal haben wir Holly Valance statt Kylie Minogue, aber es passt schon. Ja. Und ich meine, woran erkennst du einen B-Movie-Film? Eric Roberts spielt die Hauptrolle. Ja. Yep. Ja. Nicht wahr? Also, und wenn Corey Ewan das muss man dazu sagen, Corey Ewan hatte die Regie, das geht von den Kampfszenen geht es zumindest auf. Okay. Weil der als Stuntman, das ist okay. Die Story ist wie immer nix. Hm. Aber ich sag mal, da sind von der Choreografie so ein paar Sachen sind da durchaus drin. Hm. Ja. Da gab es ein paar nette Szenen. Okay. Ja. Dann habe ich hier stehen, Silent Hill ist, glaube ich, Boll wieder, ne? Nee, ist nicht Boll. Ach, Mann. Silent Hill ist nicht Boll. Ich komme ja auf Boll. Silent Hill ist TriStar Pictures und Silent Hill ist ein großartiger Film. Der hat das Flair von Silent Hill. Wer Silent Hill nicht kennt, ist auch Horrorgame komplett. Und auch wieder so in der Richtung von Resident Evil mäßig, nur halt ein bisschen mehr auf Psycho-Horror gelegt. Kanada, Frankreich. Hat das Flair sehr gut eingefangen. Mhm. Von der Stadt, von der Story her, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Okay. Und den habe ich echt gern geguckt. Er war. Habe ich nicht gesehen, aber ich habe auch die Spiele nie gespielt. Das ist also Silent Hill ist halt. Kann es sein, gab keinen Sinn, dass eine bestimmte Figur aufgetaucht ist, und zwar der Pyramid Head, weil der ist in Teil 2 von Silent Hill sehr präsent und es gibt auch nur einen einzigen Grund, warum er auftaucht, und das ist in Teil 2. Es gab keinen Sinn, dass die Figur da aufgetaucht ist, das war Fanservice pur. Huh. Aber dennoch, an sich selbst war der Film wirklich gut für das, was das Material, was sie da verarbeitet haben. Mhm. Wie gesagt, nicht gesehen, kann ich auch leider nichts zu sagen. Das ist halt. Aber jetzt kannst du wieder endlich Ball machen mit Blood Rain 2. Ja, Yakuza, keine Veröffentlichung im deutschen Raum, Direct to Video, und Blood Rain 2, Direct to Video, keine Kinofilme. Blood Rain 2. Blood Rain 2. Mein Gott. Ja, der danach Blood ist ja auch Ball, ne? Ja. Ja. Dungeon Siege ist auch Boll. Oh, fuck me, Dungeon Siege. Gott, nein. Oh, nein. Beide 2007. Ja, das, ja. Und weil es noch nicht beschissen genug ist, kommt dann noch ein Film raus von Uwe Boll, Postal, der eine absolute Beleidigung ist. Dieser Film ist zur ersten Hälfte genauso wie Postal. Völlig dumm, völlig übertrieben. Ja, aber scheiße. Völlig bescheuert. Und ab der zweiten Hälfte ist dieser Film der größte Dreck, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Ich muss, aber vielleicht ist es halt auch einfach, ich muss halt ehrlich sagen, diese Sache die Anfangsszene, wo die da im Flugzeug sitzen und aufs World Trade Center zu fliegen, ich fand's geschmacklos, sorry. Es war sehr geschmacklos, ja, natürlich war das geschmacklos, das war komplett bescheuert. Aber es gab ein paar Szenen, wo ich tatsächlich schmunzeln musste. Okay. Wo ich tatsächlich dran saß, okay, gut, das war tatsächlich witzig. Wo die da in dem scheiß Park um sich ballern und die Hälfte von den Kindern einfach nur so schlecht umfallen. Wo sie schlecht Kinder schießen, einfach nur umfallen. Das sah dumm aus. Ich so, okay, gut, das war bescheuert, aber auch irgendwie recht witzig gemacht. Okay. Aber ab der Hälfte hat der Film so einen komischen Schnitt drin, wo der so beschissen wird. Was ich frag, sind meine Gehirnzellen gerade abgeschworben oder was ist da passiert? Mm. Grauenhaft. 2007 kam auch Hitman raus, der erste, den ich gar nicht so schlecht Hitman, fand. Jeder stirbt allein. Also für, vor allem jeder. Also alle. Ja. Jeder stirbt. Na, aber den Hitman-Film, muss ich ganz ehrlich sagen, den fand ich gar nicht so schlecht. Also. Der erste war mit Timothy Oliphant, ja. Das weiß ich noch. Mhm. Er war okay. Er war jetzt nicht der beste Hitman. Mhm. Da hat man wieder dieses bescheuerte Ding. Der Hauptcharakter aus einer Spieleserie stürzt irgendwo durch, läuft durch einen Hotelraum durch und sieht, wie zwei Kinder gerade das Spiel Hitman spielen. Wo ich denke, warum tut ihr das die ganze Zeit? Ja. Das ergibt Universal, das ist keinen Sinn. Das ist einfach nur dumm reingeschnitten. Aber gut. Ja. Okay. Und die Sache, der ging, der war okay. Und weil du es halt so schön sagst, Hitman ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass der sich ganz elegant, also eigentlich hätte man das eher lustig machen sollen, Hitman, weil die Spiele sind ja so, der bringt seine Leute auf ganz kreative Art und Weise um. Ja, ja, das ist halt, also da ein Killer. Nur eine Pistole, mehr hat er nicht. Und im Film machen die das halt so, wie man das Spiel nicht spielen sollte, indem er nämlich reinstürmt und eine wilde Schießerei macht. Und genau das ist eben das Spiel eben nicht. Heißt, die haben Glaub das Spiel mir, nicht gespielt. Das ist im zweiten Teil noch viel schlimmer. Okay. Aber wie gesagt, an und für sich finde ich es nicht schlecht, aber auch nicht so dass, also Ganz kurz mit Blood Rain 2. Blood Rain 2, okay. Da wurde das komplette Szenario versetzt in den Wilden Westen. Und mit Billy the Kid unter anderem, der auch der Obervampir war. Ja. Bullshit, kompletter Bullshit. Ich kenne also, weder die Spiele noch. Also das war so ein Ding, da willst du echt wissen, was die geraucht haben. Das Zeug willst du auch. Ohne Witz. Aber wirklich. Und Dungeon Siege habe ich nicht verstanden, was das mit dem Spiel zu tun haben soll. Nee. Dungeon Siege war einfach nur Ray Liotta braucht einen Paycheck. Ja. Weil der ist ja besoffen durchs Bild gestolpert und vom einen Mojito zum nächsten, das sah super aus. Okay. Genau. Ja, Film ist kompletter, also Dungeon Siege hat keine Story. Das Spiel hat einfach keine Story. Es ist ein Diablo-Abklatsch, du bist ein Farmer, deine Farm wird angegriffen, du nimmst deine Hacke und fängst an, Viecher zu kloppen. Ja. Bis das Spiel vorbei ist, mehr machst du da drin nicht. Ja. Und das Ding hat versucht so, ja, Story mit, er heißt auch der Farmer, Jason Statham in dem Film, heißt einfach der Farmer. Ja, so irgendein Bösewicht ist da und der muss dahin und Familie tot. 0815, klischeehafter Schrott, braucht kein Mensch, weiter. Okay. Ja. Resident Evil, Teil 3. Oh Extinction. Gott, da hat sie angefangen, plötzlich alles in die Wüste zu setzen. Ja, vor allem. Die Resident Evil-Filme haben keine Continuity, weil einmal ist die Wüste ausgetrocknet. Dann die Erde ist ausgetrocknet, noch eine Wüste und im nächsten Teil ist es wieder normal. Die haben keine Continuity in den Filmen. Der Film war relativ okay tatsächlich. Er hatte ein paar gute Szenen drin. Ich habe nur den ersten gesehen, also ich hatte keinen Bock mehr, das war halt irgendwie... Ja. Er hatte ein paar gute Szenen drin, auch ein paar interessante Szenen, was die Spiele angeht, war es ganz okay gemacht. Okay. Aber ab den letzten Teilen driftet der ins komplett Lächerliche ab und ab da werden die Filme nur noch behindert. Like a Dragon, Yakuza? Sagt ihr das? Fantastischer was? Film, unglaublich witzig, der ist von Takeshi Miike. Okay. Takeshi Miike ist bekannt dafür, dass er, der ist, man könnte sagen, der ist der erfolgreiche Uwe Boll. Okay. Weil der Kerl schnappt sich nämlich die japanischen Sachen die ganze Zeit. Ah, okay. Wie zum Beispiel Phoenix Wright, wenn man das nicht kennt, das ist so eine Art Adventure-Reihe aus Japan über einen Anwalt. Das zum Beispiel hat er verfilmt, großartig gemacht. Und Yakuza Like a Dragon ist das erste Yakuza-Spiel. Das ist eine ich hab's ja nie gespielt, Reihe. Deswegen. Ja. Ist eine ziemlich beliebte Reihe, die auch mittlerweile auch bei uns in Europa sehr beliebt ist. Ja. Und hat sich da des Stoffes bemächtigt und hat er den ersten Film gemacht. Er ist dumm ohne Ende. Er ist komplett klischeehaft. Er hält sich vage an dem Spiel selbst. Ja, aber spätestens seit Godzilla wissen wir, also seit den neuen Godzilla-Filmen, dumm ist nicht schlecht. Ja, das Problem ist halt, ich kenne die Spiele und ich habe diesen Film gesehen, er hält sich schon dran, komischerweise auch, dass die Leute anfangen zu glühen, wenn sie stärker werden, was ein bisschen strange war, aber an sich war der Film echt nicht schlecht, er war nicht gut, aber auch nicht schlecht, er war so mittelmäßig. Okay, dann schlägt Uwe Boll mit Alone in the Dark 2 zurück. Oh 2008. Gott, ja, den habe ich gesehen. Oh. Der war so... belanglos. Ist das immer noch Küche? Das war das Belangloseste, was ich je gesehen habe. Ich hab diesen Film gesehen und dachte mir so... Ja, Christian Slater ist nicht mehr Edward Carnby. Nee, der macht den zweiten da nochmal mit. Ich saß da echt, hab diesen Film geschaut und nachdem er vorbei war, habe ich ihn instant vergessen. Ja, klar. Das kann man sehen. Das haben wir jetzt erstmal schön erstmal schön runtergesized, weil die Kohle einfach nicht mehr da ist. Ja. Ja, da muss das eben Lance Henriksen und Ralf Möller machen, ja, wenn uns sonst nichts anderes übrig bleibt. Der Aushilfs-Arnold. Also genau. Immer ja. wenn Arnold nicht kann, ja. Ja. Ja. Das ist halt irgendwie, also über Ralf Möller gibt es ja die Anekdote, dass der Einzige, der wirklich zu den Fans hingeht, willst du nicht ein Autogramm haben? Willst du nicht ein Autogramm haben? Das habe ich zumindest nur gehört. Na gut. Aber Ralf Möller hat ja viel zu tun, er musste ja auch noch bei Far Cry mitspielen. Ja. Den Film habe ich mich geweigert zu sehen, weil ich verabscheue Til Schweiger bis auf den Tod. Ja. Ich hasse diesen Kerl. Es gibt aber Filme, die trotz Til Schweiger gut sind. Also sowas ja, wie weil Honig er nicht sagt und erschossen wird, wie in The Replacement Killers zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, aber... Sehr guter Film. Ja. Na gut. So. Also wie gesagt... Aber es ist, aber man kann sehen, dass es in dieser Phase, wie du richtig sagtest, da kann man wirklich hingehen und mit ein bisschen Kohle und die ganze Branche war in der Situation wohl... die waren dermaßen happy, dass sie irgendwie Kohle machen konnten. Hm. Du kannst da mal so einen ganzen Sack an Lizenzen einfach mal mitnehmen. So, Boll bezeichnete Far Cry als Die Hard auf einer Insel. Ja, aber Die Hard 5. Naja, gut. Naja, komm, die Macher des Remakes von Total Recall haben gesagt, ja, damit wir machen das jetzt, damit wir mal Total Recall richtig machen können. Und geben bei Cranston die beschissenste Perücke der Welt. Ja, wollte ich gerade sagen. Dankeschön. So, und jetzt kommt Rage von Herrn Stefan. In 3, 2, 1, Max Payne. Max Payne, ja. Ich liebe Max Payne. Ich liebe die Max Payne-Reihe. Ich finde die Max Payne-Reihe absolut fantastisch. Einfach super. In dem Handbuch von Max Payne 1 steht auf der letzten Seite... Wir sehen uns im Max Payne-Film. Ja. Die haben versucht, die Rechte jahrelang für die sehr, sehr gute Story an irgendein Studio weiterzugeben. Und dann haben sie endlich gekriegt, was sie wollten. Der Film wird produziert von 20th Century Fox. Wir kriegen Mark Wahlberg als Max Payne, was eigentlich eine ganz coole Wahl war. Der Trailer sah nicht schlecht aus von dem, was ich gesehen habe. Also Mark Wahlberg sah aus wie Max Payne 1 im Prinzip. Er hatte die Symbolik drin, er hatte die Symbolik mit diesen Engeln drin. Ja. Er sah vom Trailer, sah der wirklich gut aus. Und ich habe mich echt drauf gefreut und gesagt, auch wenn dieser Film scheiße wird, vielleicht wird er wenigstens so scheiße, dass man sich ihn angucken kann. Der Film ist kompletter Müll. Och, von Anfang bis Ende. Ich finde nicht so schlimm wie du. Die Schießereien sind langweilig inszeniert von einem fucking Actionfilm. Die Symbolik von Max Payne wurde komplett ruiniert und Max Payne ist eines der Spiele, das die Zeitlupe populär gemacht hat. Ja. In Videospielen unter anderem. Also Max Payne hat im Prinzip mit der Zeitlupe das gemacht, was Matrix bei Filmen gemacht hat. Also das richtig. War halt wirklich Bullet Time ist mit Max Payne wirklich etabliert worden. Genau. Ja. Und die sind auf die großartige Idee gekommen, dass Max Payne so tolle Reflexe hat, weil er einen Soldaten-Superserum getrunken hat. Ja. Yeah. Fuck you, Movie. Ohne Scheiß. Ich hätte so gesagt, der Kerl hat einfach scheiß gute Reflexe. Ja. Die Sache hat sich erledigt. Ja. Fast. Nein. So kannst du auch kurz Actionsequenzen machen in Zeitlupe. Der Kerl hat schnelle Reflexe. Erledigt. Passt. Nein, er muss unbedingt ein Superserum trinken. Und der Bösewicht ist der komplett falsche Bösewicht in dem kompletten Film. Ja, und dann hast Mann. Und dann hast du noch dieses, dass Mark Wahlberg auch sich nicht besonders hervorgetan hat, weil ich habe das Spiel nie gespielt. Also dann das Schlimmste war ja, du hast Jim Bravura, einen alten, einen wirklich gealterten Polizeityypen, im Prinzip halt aus den Gordon aus dem Batman-Film, ne? Den hast du da drin, wird gespielt von Ludacris. What the fuck? Ja. Weil eigentlich hättest du Jim Bravura von Morgan Freeman spielen lassen müssen. Zum Beispiel, das wäre perfekt gewesen. Ne? Ja. Nein, wir stecken Ludacris in einem viel zu großen Trenchcoat-Mantel, weil es witzig ist. Ja. Ach ja, und es gibt zwei Versionen von diesem tollen Film. Eine Version, wo auch immer das komplette Blut verschwunden ist, und ab 16-Fassung und eine ab 18-Fassung, wo das Blut digital eingefügt wurde. Zum Kotzen. Absolut zum Kotzen. Mhm. Aber Gott sei Dank war es nach 99 Minuten schon vorbei. Ich liebe diesen Film. Aber ich liebe den. Ich mag es, weil du so schön upraged auf den Film. Deswegen mag ich den Film. Dafür bin ich dem Film dankbar. Oh, es ist ein grauenhafter Film. Ich habe ihn mehrfach gesehen. Mindestens 5-6 Mal. Weil ich mich einfach über... Ah, ich musste den auch Freunden zeigen, wie beschissen der ist. Ihr werdet es nicht glauben, wenn ihr es nicht gesehen habt. Deswegen zeige ich euch das, damit ich nicht alleine, leiden muss. Okay. Weiter geht's dann auch 2008. Wir sind immer noch 2008. Zombie Killer. Sharp as a sword, sexy as a... as hell. Der sagt mir gar nichts. Ja, dann nehmen wir den nächsten. Keine Ahnung, sagt mir auch nichts. Dann gibt's einen weiteren Street Fighter. Ja gut, wir müssen jetzt nicht jeden... Genau. Durch. Ja, sonst wird es halt wirklich lang. Genau. Dann hat... Nein, wir sprechen nicht über Blood Rain 3. Tun wir nicht. Dann kam aber meiner Meinung nach eine bis dato sehr, sehr gute für Videospielverfilmung, fand ich 2010 Prince of Persia sehr, sehr gut gemacht. Prince of Persia war echt gut gemacht. Jack Gyllenhaal, was mich allerdings gewundert hat, du hast halt diese Prinzessin Tamina wurde angekündigt als schönste Frau der Welt und so weiter. Und dann haben die gezeigt und ich dachte, ja, könnt ihr mal diese Alte da wegscheuchen, damit ich die schönste Frau der Welt sehen kann. Das war halt irgendwie... Das Einzige, was ich gedacht hatte, schielt die? Das war halt irgendwie... Aber der Film war sehr, sehr gut gemacht. Also für der Film war sehr, sehr gut. Schauen dir nicht nochmal an. Nee, sollte man, glaube ich, nicht tun. Schauen dir nicht nochmal an. Und du hast den Bösewicht von vornherein gespoilert bekommen. Ein Haufenproblem. Und du hast halt von vornherein den Bösewicht gespoilert bekommen, weil wenn du Ben Kingsley als so einen Typen einsetzt, dann weißt du, ja, Ben Kingsley ist halt, ne? Das ist ungefähr so, als ob du Sean Bean irgendwo in eine Rolle packst. Du weißt, dass der stirbt. Ja. Das ist halt so. Er war vollkommen okay dafür. Also dafür Ich fand ihn gut. Gut, dann kam dann irgendwie das vierte Resident Evil. Lassen wir es einfach. Ja, wird nicht besser. Tekken habe ich nie gesehen. War okay. Ja, okay. War's okay. Okay. Moment, ja Gott, irgendwelche Fernsehfilme, ja, Red Faction, die Rebellen, nie gesehen. Silent Hill. Der zweite. Ja. Revelation. Silent Hill Revelation setzt direkt an dem ersten Teil an, von dem Ende. War leider sehr enttäuschend, finde ich. Ja, also so eine Enthüllung hätte ich fast gesagt, so eine Offenbarung war es dann auch nicht. Okay. Nee, wirklich. Das sind einfach diese Dinger, wo man sagt, okay, ehe die Lizenz ausläuft, lass uns doch was machen, weil wenn wir da jetzt die nächsten 12 Monate keinen Film machen, sind wir da irgendwie die Lizenz los und dann, Dann hat man 2014 sich gedacht, lass uns doch einfach mal, Breaking Bad ist jetzt vorbei, der Typ, also, beziehungsweise lief das da noch? Ich weiß es nicht. Lass uns doch einfach mal Fast and the Furious so richtig Konkurrenz machen, ja, und Need for Speed verfilmen. Und nehmen den Typen, der absolut kein Charisma in einem Actionfilm hat und keinen Film alleine tragen kann, Aaron Paul. Ja. Genau. Aber Michael Keaton war drin. Und stellen in den Trailern Michael Keaton weit nach vorne, weil das der ist, der da wenigstens Namen hat. Ja. Und es stellt sich eigentlich raus, dass Michael Keaton eigentlich nur so eine Art Reporter quasi ist und immer die ganze Zeit dieses Geschehen kommentiert und eigentlich aus seiner Buchte nicht rauskommt. Also ich hab den damals gesehen, ich wurde dazu eingeladen, mir diesen Film anzugucken. Und ich wusste von Beginn an, dass dieser Film Probleme haben würde. Weil ich kam dahin und... Du musst dabei sagen, zu dem Zeitpunkt hast du deinen Watchmen-Weblog gehabt. Und genau. Wurdest du Pressevorführung eingeladen. Genau, es war eine Pressevorführung und ich kam dahin. Und das Erste, was ich unter die Nase bekam, noch vor dem Infomaterial, war ein Zettel, wo ich unterschreiben musste, dass es da eine Sperrfrist für die Rezensionen gab. Also wenn es mit einer NDA anfängt, dann weißt du, der Film hat und wenn ein Problem. Und wenn du ganz genau weißt, wenn du weißt, du kommst dahin und du kriegst den Film 10 Tage oder 14 Tage vor dem offiziellen Kinostart und du musstest unterschreiben, dass du 3 Tage vor dem Start, Deutschlandstart, nicht über diesen Film schreibst, dann weißt du, dass dieser Film ein Problem hat. Er hatte mehr als eins. Ja. Ich habe den nie gesehen, weil die Verspielt hat mich. Also man muss wirklich sagen, es hat irgendwie sowas, ist so eine Mischung irgendwie aus auf dem Highway ist die Hölle los und ein bisschen was anderem. Ach, ja, du Jemini. Ja, weil es ist wirklich so, wir fahren, wie gesagt, Need for Speed, wirklich so, hier ist die und die Kohle und wir fahren von A nach B und es hat, du hast wirklich das Gefühl, das ist, also mit Burt Reynolds war es lustiger, ne? Ganz klar. Ja gut, aber die Sache ist halt, nein, also Need for Speed hatte halt einen ziemlichen Hype, gerade mit dieser Underground und Underground 2 Sache. Ja. Das fühlte sich fast so an wie die Spiele zu den Fast and the Furious Filmen. Ja, aber es hat, wie gesagt, es hat mit Need for Speed. Dann haben sie es andersrum versucht und es hat mit Need for Speed aber nichts zu tun. Also wäre da immer hingegangen, es hat mal Need for Speed Porsche oder irgend so, egal was du da gespielt hast von. Es hat einfach damit nichts zu tun, man hat den Namen genommen und hat sich dann an sich, das ist eigentlich das ist das Schlimme. Wir sind im Grunde genommen vom Ansatz her, das ist ein Streifen aus 2014. Wir sind im Grunde genommen bei dem allerersten, über den wir gesprochen hatten. Wir sind quasi bei Super Mario zurück, nämlich Name und irgendwie denkt ihr Plot aus. Ja. Wir sind bei der amerikanischen Version von Autobahnraser. Ja, also zu Recht komplett vergessen. Gut, 2015, weil ich gucke auf die Uhr, wir haben schon, die Stunde haben wir schon voll. Also, Hitman Agent 47, ja. Hitman Agent 47 ist im Prinzip so, als ob jemand Hitman auf Rambo-Art spielt. Und zwar komplett durch. Ja, also quasi so, wie man Hitman nicht spielen sollte. Der Film ist eine Kreuzung aus Hitman und Terminator. Ja. Okay. Ist als Film okay. Ich hatte keinen Bock drauf. Ich fand ihn unglaublich dumm. 2016. Er ist unglaublich dumm. Ordentlich Sixpack Bier, eine Pizza, mit halbem Auge drauf geguckt. Ist okay. Ja. Aber nichts, wo man jetzt hingeht. Also ich sag mal, wer hingegangen ist, hat Kohle auf den Tisch geknallt, hat sich ein Kinoticket gekauft. Ja, glatter Raub. Glatter Raub. Dann 2016, fast zu Weihnachten, Assassin's Creed. Da hat man wirklich Hoffnung. Echt, den fandst du gut? Ich fand den nicht den gut. Den fand ich super. Echt, ich fand den nicht gut. Also ich hatte keinen Spaß an dem Film. Er war nicht beleidigend schlecht. Für mich war er nicht beleidigend schlecht. Aber dass diese ganze Animus-Geschichte von vornherein rausgelassen worden ist, fand ich ein bisschen doof. Und, eigentlich nicht. Sie haben ja den Animus geändert und zwar klug geändert, finde ich, weil du hättest. Stimmt, das haben sie ja geändert. Ja, Entschuldigung. Fassbender war das, ne? Ich habe den nur einmal gesehen. Ja. Mhm. Den haben sie da in so einen speziellen Animus reingesetzt, so hat so die Bewegung gemacht. Stimmt, sie haben den doch geändert. Ja. Finde ich. Ich fand den Film gut. Ich fand den Film unterhaltsam. Er war jetzt nicht das Beste, was ich je gesehen habe. Ich fand ihn unterhaltsam. Mhm. Als Assassin's Creed Fan. Der erste Stunde, ich fand ihn echt unterhaltsam. Also ich hab ihn geguckt, wie gesagt, rein als Film, ohne jetzt den Spielehintergrund zu kennen, weil ich kennst nur den bis heute nur dem Namen nach. Naja. Aber aus der Sicht des reinen Kinogängers, der die vor einem anderen Film mal so die Trailer gesehen hatte und sagt, komm, das sieht ganz nett aus. Ja, ja. Ach, das mit ohne Animus war in den Büchern. Das war das, was komplett ohne Animus auskommt. So war das. Ja, da haben sie das Zukunftszeug rausgespielt. Ja. Ich überspringe mal den The Final Chapter Resident Evil, der dann nicht das Final Chapter gewesen ist, weil da kommt ja dann später. Ist ja auch egal. Ja, das ist so das letzte Kapitel wie die ganzen Toten in den Comics. Dann kommt ein Film, wo ich das Gefühl habe, der Einzige zu sein, der diesen Film richtig geil fand und für die beste Spieleverfilmung aller Zeiten hält. Warcraft The Beginning. Fand ich geil. Fand ich so enttäuschend. Hab ich richtig Spaß mit gehabt. Den haben wir zusammen geguckt. Ja. Zu dritt waren wir da im Kino. Ja. Ja. Also ich habe einfach so nur Spaß mit gehabt. Ich habe auch heute immer noch Spaß mit. Ich habe den im Steelbook mit so wunderschönen... Aber ich finde den toll. Und ich finde es halt schade, dass der so... Ja, bei vielen Leuten so schlecht ankommt und dass es keine Fortsetzung gibt. Obwohl ein weiterer Warcraft-Film ist nicht ausgeschlossen. Was mich ein bisschen stört in dem Film, ist tatsächlich die Vermischung zwischen dem großartigen Blizzard-CGI und den Realschauspielern. Wenn sie es komplett auf CGI gemacht hätten, wäre der Film, glaube ich, besser angekommen als mit den Realschauspielern. Keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Also ich kann nur sagen, wir waren zusammen da im Kino. Und haben geguckt und ich habe dann hinterher noch gedacht, okay, ja, Warcraft und World of Warcraft und Riese-Fans und so weiter und so weiter. wenn du jetzt als wirklich als jemand hingegangen bist, der so irgendwie mitgekriegt hat, dass da gibt es eine riesen Fangemeinde, einen gewissen Hype und so weiter, du guckst den Film. Ich fand den Film selber jetzt auch so gesehen jetzt erstmal nicht schlecht. Es ist, wie gesagt, The Beginning und wir werden nie wissen, wie es ausgeht. Also es war okay. Ich habe nur dann hab gedacht, okay, also dafür gibt es jetzt so einen Hype. Also es hat sich zumindest von dem Film jetzt nicht übertragen. Hm. Also ich hatte jetzt, wenn man jetzt den Film, wie gesagt, ich fand den Film okay, aber es war zum Beispiel jetzt kein Film. Und ich meine, irgendwo ist das ja auch immer so ein bisschen die Absicht, dass das vielleicht passiert. Nachdem ich den Film geguckt hatte, ich war jetzt nicht der Meinung, ich müsste jetzt World of Warcraft spielen. Hm. Ja, das habe ich ja zu dem Zeitpunkt eh nicht mehr gemacht. Aber ich hatte Spaß dran. Ja, gut. 2017, It Came from the Desert, wusste ich gar nicht, dass es dazu einen Film gab. Kompletter B-Movie-Film. Komplett bescheuert. Kann man sich mal angucken. Okay. Er ist ja komplett wahnsinnig. Der ist irre. Ich kann mich an das alte Spiel erinnern. Das war ja, eigentlich das ziemlich cool. Genau so. Also, es ist komplett bekloppt. Das Ding. Ja. Kann man sich mal angucken. Okay. Dann kam ein Film, den ich eigentlich... den habe ich gar nicht gesehen. Rampage? Keine Ahnung. Ich habe ihn gesehen. Big mit Bigger? Dwayne The Rock Johnson. Ich kenne das Spiel dazu. Kennt ihr die Spiele dazu zu Rampage? Nein, tatsächlich nicht. Rampage handelt von, ihr seid Monster und die prügeln halt eine Stadt kaputt. Hm. Okay. Das ist alles. Es kommt so ein Meteorit vom Himmel, der verwandelt zum Beispiel so einen Affen in so ein Riesenvieh und so ein Lizard in so ein Riesenvieh und die kloppen halt alles kaputt. Ja. Im Prinzip so ein Kaiju-Movie. Ja. Kaiju. Ja, genau. Ach, das ist von 86 und, das Rampage-Spiel, okay. Genau. Genauso ist es dann auch mit Rampage, mit Dwayne The Rock Johnson. So ein Riesenaffe kämpft gegen so ein Riesenlizard, alles geht kaputt, richtig schön dummer Kaiju-Spaß, ist ganz witzig. Stimmt, ja, doch. Also ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber jetzt wo wir nochmal drüber, ist mir so nicht unbedingt im Gedächtnis gehört. Stimmt, mit The Rock, ja. Hm. Ja, ja. 2018 kam, und jetzt sind Stefan und ich uns überhaupt nicht einer Meinung, weil ich persönlich mochte den Film sehr. Die neue Tomb Raider-Verfilmung, die ich klasse fand. Die fand ich einfach gut. Ich habe den Film gesehen und ich habe mich noch nie so sehr fremdgeschämt wie bei diesen Dialogen. Gut, ich habe ja auch einen Crush auf Alicia Vikander, aber... ja, ich fand den einfach gut. Der hat einfach Spaß gemacht, der Film. Die Dialoge waren absolut grauenhaft. Wo ich richtig zusammengezuckt bin, hieß es dann gegen Ende, was ist mit den Waffen? Ich nehme die zwei und ab da war's. Fuck off. Ja, keine Ahnung. Das ist halt... Pokémon. Ich habe mich geweigert. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe mich einfach geweigert. Blu-ray, weil ich ihn sehen wollte wegen Ryan Reynolds. Ja. Mhm. Der Film ist der schlechteste Film des Jahres 2019. Okay. Grauenhafter Film. Und ich mochte Pokémon als Kind. Ich habe auch nichts gegen Pokémon heute. Mhm. Aber das Ding war absoluter Müll. Ja, ich mochte Pokémon ja noch nie. Deswegen ist es bei mir, Es ist absoluter Müll. Komplett von vorn bis hinten. Die Hälfte von denen kann nicht schauspielern. Ich habe mal auf Englisch gesehen wegen Ryan Reynolds. Vergiss es. Grauenhafter Film. Monster Hunter 2020. Läuft der nicht jetzt erst im Kino? Läuft der nicht jetzt erst im Kino? Nein, der lief schon. Okay. Ach, der Resident Evil Regisseur. Paul W.S. Anderson. Mila Jovovich in der Hauptrolle, ja wer sonst? Das ist halt irgendwie... Mehr glaubt man dazu, glaube ich, nicht sagen. Also ganz kurz, ich bin großer Fan der Monster Hunter-Reihe. Es ist eine Great Hunt-Series, das heißt, man jagt große Monster. Ja. Parts halt Waffen und Rüstungen her und so weiter. Ich sag zu Monster Hunter nur so viel. Ich habe das Spiel gratis bekommen und ich habe es nicht gespielt. es ist halt nicht für jeden was, aber es ist halt eine ziemlich beliebte Reihe. Als ich gehört habe, es kommt ein Film, habe ich mich erschreckt. Als ich gehört habe, es ist Paul W. Anderson, habe ich mich noch mehr erschreckt. Und als ich gesagt habe, bitte nicht, war es schon zu spät. Da kam schon Mila Jovovich um die Ecke und hat gesagt, ich spiele die Hauptrolle. Der Film war grauenhaft, absolut beschissen, grauenhaft, furchtbar umgesetzt. Furchtbar geschauspielert. Also es tut mir furchtbar leid, ich kenne nur einen einzigen Film, der richtig geil ist, wo Mila Jovovich noch Hauptrolle spielt. Aber auch nicht ganz die Hauptrolle. Was wird das? Fünfte Element. Natürlich das fünfte Element. Aber alles andere, ich mag die Frau einfach nicht. Das ist halt, weiß ich nicht. Und ich glaube, fünftes Element ist trotz Mila Jovovich gut und nicht wegen Mila Jovovich. Also, naja. Letzter. Ich wollte nämlich gerade sagen, ja, der große Vorteil von Monster Hunter liegt auch wieder darin, dass es Sonic the Hedgehog wie großes Kino aussehen lässt. Habe ich mich genauso geweigert. Und das ist schon schlimm. Da habe ich mich genauso geweigert. Also, ich saß im Kino, wir bekamen den Trailer zu Sonic the Hedgehog. Ja. Und ich dachte mir so, warum klingt Sonic the Hedgehog wie ein beschissener YouTuber? Ja. Warum klingt der so schlecht? Ja. Und dann, als wir zu Hause waren, habe ich nachgegoogelt und habe festgestellt, er wird synchronisiert von einem beschissenen YouTuber. Und zwar richtig mies synchronisiert. Ja. Also das ist, da muss ich wirklich sagen, das war schlimm. Das war wirklich schlimm, weil, wie gesagt, früher Sonic gespielt. Ich habe selbst mal, selbst der Comic war okay. Okay. Ja, also ja. Der hat eine Ewigkeit durchgehalten und so weiter. Ach, Julian Bam, ja gut, da braucht man sie ja. Und wie gesagt, und dann das Ding, nee, einfach nee. Das an sich habe ich den Film dann auf Englisch gesehen. Ja. Jim Carrey carried den Film komplett alleine. Ja. Ja, das ist der beste Part im kompletten Film. Das ist nämlich der Punkt. Ja, wenn man das auf Deutsch guckt, dreht sich einem der Magen um. Wenn man es im Originalton guckt und hast du Jim Carrey, dann wird's Galaxien besser. Ja, das also stimmt, nicht mal Welten. Ja, also wie gesagt, das ist dieses Rumgetrampel, man geht hin und sagt, ja, wir machen das und die Fans, gerade die früher schon gespielt haben, auch die heute noch spielen, aber gerade, sag ich mal, so die erste Generation, die hat da durchaus mal gewisse Hoffnung und dann bumm. Also es wurde... Keine Angst, es wird einen zweiten Teil geben. Ja, und ich denke mal, wenn das Gesetz der Serie stimmt, wird Jim Carrey nicht mitspielen, weil Jim Carrey ja nie eine Fortsetzung macht. Ist schon bestätigt und Idris Elba spielt auch mit. Ja. Okay. Ja. Keine Ahnung, juckt mich überhaupt nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, also Julian Bam, also es sind halt einfach keine professionellen Synchronsprecher. Und ja, ich habe auch Gronks Synchronverbrechen nicht toll gefunden. Könnte mich jetzt haten, aber nein. Den fand ich als Joker einfach nur scheiße im Lego-Batman-Film. Der war der beschissenste Part im kompletten. Ja, aber ich finde den ganzen Lego-Batman-Film nicht gut. Aber das ist halt. Ich fand den Film super auf Englisch, weil Will Arnett als Batman war klasse, hat echt gut gemacht. Ich mag die Stimme von ihm, wenn die so tief ist, großartig. Ja. Aber Zach Galifianakis als Joker war okay für das, was er da gemacht hat. Aber die deutsche Fassung war Katastrophe. Ja. Es fehlt aber tatsächlich in dieser Aufzählung fehlt eine Spieleverfilmung. Aber es ist, glaube ich, keine Videospieleverfilmung. Battleship. Das ist ein Brettspiel. Das ist ein Brettspiel. Das ist Brettspieleverfilmung, ja. Oh Gott, mit Liam Neeson unter anderem. Ja, und das war halt. Vor allem, es gibt sogar eine Sequenz, wo sie quasi wie bei dem Battleship spielen. Wo dann Nebel ist, ne? Und ich, alter Schwede. Der ist mir nur deshalb im Gedächtnis geblieben, weil da kann man sehen, wie Karrieren beendet werden. Ja. Ja, nein, da kannst du wirklich gucken, ja, weil wie hieß er jetzt, der die Haupt, nicht Liam Neeson, der spielt ja nicht die Hauptrolle in dem Film. Ich hab's vergessen, verdrängt, keine Ahnung. Wie hieß er nochmal, guck mal gerade, weil der Witz an der Sache ist einfach, wenn man sich das Taylor anguckt. Taylor Kitsch. Genau, weil... Wer? Taylor Kitsch. Taylor Kitsch ist in zwei Filmen gewesen, von denen alle gesagt haben, dass sie große Erfolge werden und keiner war's. Das ist nämlich der Typ, der erst in Battleship durchgefallen ist. Weil Battleship ist dann nämlich von Avengers versenkt worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und außerdem hatte er die Hauptrolle in John Carter. Und das einfach Gambit in Wolverine. Und er war in Wolverine Gambit Gut, aber das, ja, aber und dann war es vorbei. Das war wirklich der Witz. Das waren so zwei Dinge, wo alle gesagt haben, das wird richtig groß und nichts davon war richtig groß und dann war es einfach vorbei. Das ist echt super. Das ist so der Pechvogel irgendwie. Ja, wirklich. Also nach dem Motto, setz einfach auf zwei andere Projekte und gut ist. Ja, ja. Also ist ja bekannt, also John Carter hatte ja eine dermaßen verfehlte Promotion. Ja, schade. Ja. Aber das kannte auch irgendwie kein Mensch. Die Person, die diese Promotion gemacht hat, ist von Disney gefeuert worden. Dafür. Und nicht nur sie ist gefeuert worden, sondern sie hat sogar quasi ihren Chef mitgenommen. Also wow. dieser Film hat irgendwie hochgerechnet 6 oder 8 Karrieren zerstört. Also Taylor Kitsch ist da noch nicht mal ganz allein. Egal. Ich habe noch ganz, ganz kurz was zum Schluss noch Ausblick. Klar, 2. Sonic the Hedgehog Film. Genau. Super Mario scheinen sie wohl nochmal machen zu wollen. Also ich habe hier auf ProSieben Games, ne, keine Ahnung. Wir haben nur die zuverlässigen Websites hier. Genau, nur die besten Websites. Super Mario, Minecraft, wozu? Na, ist egal. Pokémon, Pikachu 2. Call of Duty. Was willst du da zeigen? Also wie jemand Dauerfeuer geballermäßig? Vermutlich nehmen sie einfach den Film Soldat James Ryan streichen. Ich wollte gerade sagen, Soldat James Ryan 2. Gears of War, Metal Gear Solid, ja gut. Tetris? Den muss ich sehen. Tetris? Tetris, ein Lagerarbeiter oder was? Ich habe keine Ahnung. Tetris, den muss ich gucken. 90 Minuten Sachen aufeinander stapeln, muss ich gucken. Ja. Die Hauptrolle spielt Adam Sandler als T. Und Dwayne The Rock Johnson als langes Teil. Nee, als Box. Als Box, genau. Und Duck Jones spielt das Lange. Ja. Duck Jones spielt jetzt Lange und der wird sich auch verkleiden wie das Tetris-Stück. Der geht ja voll in die Rolle ein. Ja, natürlich. Der kann auch das L-Stück spielen sonst. Der kann das L-Stück spielen, richtig, ja. Und nicht zu vergessen, wir müssen Kevin James unterbringen als A-Knopf. Ich hasse ja. Kevin James. Ja. Sleeping Dogs soll noch kommen? Ja, das bezweifle ich sehr stark. Ja, also das ist so das, was da drauf steht. Also Dynasty Wars, Borderlands, gut. Borderlands ist fertig abgedreht. Last of Us als Serie, Tomb Raider 2 ist klar. Crossfire. Uncharted. Five Nights at Freddy's. Gab's schon im Prinzip. Mhm. Just Cause. Willy's Wonderland oder wie immer das Ding hieß. Ach, der war super übrigens, kann man sich wunderbar angucken. Okay. Nicolas Cage sagt kein einziges Wort, dazu geht Animatronics. Just Cause. Ja, klar. Just Dance, was? Da möchte ich bitte die Geschichte des Typen im Panda-Kostüm sehen. Vielen Dank. Nee, das wird aber das Remake von Saturday Night Live oder was? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Es gibt zu jedem Trailer, gab es damals so ein richtig traurig aussehendes Panda-Kostüm bei den ganzen Promotions auf der Gamescom und so weiter. Und wir haben uns alle immer gefreut, wenn dieser Typ aufgetaucht ist. Und wenn der Film nicht darüber geht, bin ich enttäuscht. Space Invaders? Gab's doch schon mal. Ja, das, also vielleicht ist es Independence Day Teil 3, ich weiß es ja nicht. Also, nee, da gab es doch in einer Abzeichnung den grauenhaften Pixels-Film. Ich hasse den Film. Rotz! Saints Row? Soll der ab 21 sein, der Film, oder was? Also Saints Row ist halt, für die Leute, die Saints Row nicht kennen, nimmt einfach mal GTA, ja, und packt das Ding... ein bisschen Koks drüber. Und packt das Ding auf LSD mit Pilzen, mit allem, was ihr an Drogen kennt. Also das ist halt wirklich, verstrahlt ist gar kein, aber geil. Aber der erste nicht. Der erste nicht, aber danach sind die so geil verstrahlt, es macht einfach danach nur Spaß. Sind die komplett bekloppt. Ja. Der erste Teil ist tatsächlich ein reiner GTA-Klon. Werewolves Within sagt mir gar nichts. Mir auch nicht. Yakuza gibt's doch schon. Ja, soll noch einer kommen. The Division, ja. Carmen San Diego sagt mir auch nichts. Wer in the world is Carmen Sandiego? Ja, wollte ich sagen. Kingdom Come Deliverance? Hä? Ja, praktisch jeder Mittelalter-Film, den du jemals gesehen hast. Also ich meine, supergeiles Spiel, aber... Mhm. Ja. Dragon's Lair. Das sollte schon seit Ewigkeiten kommen. Da gab es mal eine Kickstarter-Kampagne zu. Mhm. Richtig. Also... nichts Genaues weiß man nicht. Ich sag es mal so. Also, Es gibt noch Uncharted, der kommt anscheinend nächstes Jahr. Ja. Und die Idee, einen weiteren Warcraft-Film zu machen, ist nicht vom Tisch. Es wird aber keine Fortsetzung werden. Vielleicht dann Neuanfang. Ja. Sollte nicht auch noch irgendwie... ach, hier, warte mal, was ist eigentlich aus diesem... Infamous? Gab's das nicht auch irgendwie als... Nein, Infamous gab's nicht. Was war dieses Tom Holland-Ding? Da war doch irgendwas mit... Tom Holland war Uncharted. Ach, das war Uncharted, sag ich doch. Das war Uncharted, ja. Tom Holland und Tom... Und Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, nicht Tom Cruise. Naja. Ja, also man sieht, man hat schon. Ja, man sieht, man hat, die haben schon wahnsinnig viel gemacht und es wird immer noch weiter gemacht. Allerdings, es ist nicht alles scheiße. Also es ist, es gibt diesen Eindruck, Videospielverfilmung ist automatisch scheiße, ist aber nicht unbedingt so. So wie Spiel zum Film nicht automatisch scheiße ist, auch wenn das ganz oft der Fall ist. Aber, oh ja. Ja. Aber wir können auf jeden Fall mal gespannt sein, was da so in der Zukunft noch auf uns zukommt. Ja. Ach, ich, ja. Auf jeden Fall super spannendes Thema. Ja, vielen Dank, dass du uns wieder als Opfer zur Verfügung gestanden hast. Sehr gerne. Ich gebe dann die Rechnung von meinem Psychiater an euch weiter. Alles klar. Dich nimmt doch kein Psychiater mehr. Wem willst du das eigentlich erzählen? Stimmt. Nee, gut. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag um 8 Uhr wieder. Uns kann man natürlich hören bei dieser, bei Apple, bei allem, bei iTunes, per RSS, auf YouTube. Schreibt uns auch gerne Kommentare. Genau. Wenn ihr das möchtet. Und wo hören wir den Stefan? Bitte? Wo können wir den Stefan hören? Den Stefan können wir bei, ihr gebt einfach mal ein Geek und das Leben bei Google ein, werden wir natürlich auch verlinken. Das ist nämlich der den wunderbaren Podcast, Podcast natürlich, Kabumm Junge macht. Genau. Richtig. Wo wir uns, ich danke euch vielmals, dass ich wieder auftauchen durfte und ja, du freue mich schon, dass es vielleicht ein nächstes Mal gibt. Ja, gerne. Da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwas wird uns einfallen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, ja gut, wir haben ja Dienstag, ne? Also eine schöne Restwoche wünschen euch der Watchman und der Soulmaniac. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Geekplätzchen.